jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen. Du kannst doch nicht den Ernst glauben. Ja, was soll ich denn glauben? Sie wissen, man kann sich irren. Der Tote. Er ist tot. Mord? Mein Mann? Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord? Die Pistole. Wahrscheinlich Gift. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder. Ja. Nein! Also doch. Mein Name ist Bastian Pastewka und ich begrüße Sie zu Kein Mucks, unserem Kriminalhörspiel und Zeitreise-Podcast. Hier ist Radio Bremen. So ungefähr hat es vor 60 Jahren geklungen, wenn die Radio Bremen Hansawelle sich ankündigte, vielleicht sogar, um ein Kriminalhörspiel einzuläuten. Wir wiederholen in Kein Mucks die feinsten Bremer Radiokrimis zum 75. Geburtstag des Senders, der im Dezember 1945 seinen Betrieb aufnahm. Jeden Donnerstag greifen wir ins Archiv und bringen ein skurriles, historisches Radiofundstück, vorwiegend aus den 1950er und 60er Jahren, als die Krimis noch ein Grund waren, sich schick zu machen und vor dem Radio zu versammeln. Und diese Krimis, die kamen zur Zeit ihrer Ursendung immer donnerstags im Programm, genau wie unser Podcast heute ja auch. Am Karnevalsdonnerstag, dem 1. März 1963, hatte ein Hörspiel von Arnold E. Ott Premiere wieder einmal. Falls Sie sich erinnern, von Arnold E. Ott kamen bereits an dieser Stelle die Stücke Poker. Stellen Sie da in die Ecke. Lassen Sie den Zimt los in die Ecke. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind. Und angeblich Notwehr. Nur noch eins. Haben Sie hier im Haus einen zweiten Telefonanschluss? Arnold E. Ott war der fleißigste der Bremer Radioautoren. Über 40 Kriminalhörspielvorlagen schrieb er zwischen 1959 und 1994. Sein fünftes erschien 1962. Es hieß, geben Sie mir Dr. Parker. Dr. Parker fuhr vorgestern um 14.28 Uhr mit dem Schnellzug von Kansas City nach St. Louis. Sehr schön, aber... Dr. Parker war Morphinist. Das ändert natürlich alles. Wiederum hat sich Ott hier ein kleines Verwirrspiel ausgedacht. Es geht um eine Verwechslung in einem Zug. Oder etwa nicht? Geben Sie mir Dr. Parker, unter anderem mit Kurt Zielke, Trudig Daniel, Hans Krüger und Helmut Lange. Die Regie hat Horst Löbe. Verzeihung, ist der Platz frei? Ja, bitte. Danke. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so ansehe. Haben wir uns nicht schon einmal gesehen? Oh nein, bestimmt nicht. Aber wahrhaftig, mein Herr, ich glaube wirklich, wir haben uns schon gesehen. Nein, nein, das muss ein Irrtum sein. Ich erinnere mich nicht. Verzeihen Sie, ich bin müde. Jetzt weiß ich es. Vorgestern bin ich nach St. Louis gefahren und da saßen wir im selben Abteil. Aber nein! Bestimmt! Aber ich glaube, Sie sind in Jefferson ausgestiegen. Eine Verwechslung. Ich bin zwar schon eine alte Frau, aber mein Gedächtnis ist noch sehr gut. Ich sage Ihnen doch eine Verwechslung. Mein Gedächtnis ist noch sehr gut. Ich werde ja wohl wissen, ob ich vorgestern nach Jefferson gefahren bin, wenn Sie nichts dagegen haben. Also, nein. Diese Ähnlichkeit. Also bitte. Aber ich will Sie ja nicht kränken, wahrhaftig nicht. Zu gütig. Aber vielleicht haben Sie ein Doppelgänger? Wie interessant. Da habe ich doch neulich eine Geschichte gehört, Mr. Ich sagte Ihnen schon, ich bin sehr müde. Pardon, werde ich eben die Zeitung lesen, falls es nicht stört, mein Herr. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Bitte. Na, wie schrecklich. Also, was heutzutage alles passiert. Hm? Denken Sie nur, gestern ist in St. Louis ein Mann tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Tot? Tot, vergiftet. Gerade als ich in St. Louis war, ein Dr. Parker. Dr. Parker, zeigen Sie her. Bedauere, jetzt lese ich die Zeitung. Ja, bitte nur einen Moment, geben Sie schon her. Mein Gott, was haben Sie denn? Kann ich, Dr. Parker? In den Morgenstunden des gestrigen Tages hat die Mordkommission die Vergiftung durch Moratonin. Die näheren Umstände bislang. Ich fragte Sie, ob Sie Dr. Parker kannten. Ja, ja. Wie bitte? Ob Sie Dr. Park... Nein, nein, keineswegs. Das heißt... Hier, Ihre Zeitung. Ich muss gleich aussteigen. Was ist denn? Gute Reise. Folgendes steht fest. Davis. Inspektor? Dr. Parker fuhr vorgestern um 14.28 Uhr mit dem Schnellzug von Kansas City nach St. Louis. Er war in St. Louis für gestern Vormittag zu einer Besprechung bei den Marmarosa-Werken verabredet, Chemieprodukte. Dieser Parker hatte ungefähr 3 Jahre an einer Erfindung gearbeitet. Marmarosa hatte Interesse. Anscheinend war da aber noch eine kleine Unklarheit. Jedenfalls hat Marmarosa vorgestern Abend noch mit Dr. Parker telefoniert und irgendwas beanstandet. Parker ließ sich die Unterlagen ins Hotel schicken. Tja, und gestern Morgen, kurz vor 10, hat das Zimmermädchen ihn gefunden. Wann ist es passiert? Der Arzt sagt, er muss um 1 Uhr nachts gestorben sein. 1 Uhr nachts. Moratonin. Wirkt je nach Dosis in 15 bis 60 Minuten. Schmerzlos. Auf dem Tisch eine Spritze und eine leere Ampulle. Beides mit Resten von Moratonin. Also Selbstmord, Inspektor. Dr. Parker war Morphinist. Hm. Auf dem Nachtschrank lag dieser Zettel mit allerhand Formelkram und eine Packung Morphium. Eine Packung für 10 Ampullen. Noch 3 Ampullen drin. Und genau die gleiche Packung war in der Aktentasche. Da fehlten 2 Ampullen, also noch 8 drin. Und die leere Ampulle mit den Giftresten, Davis, die sah genauso aus wie die Morphium-Ampullen. Aha. Ha, genau. Möglich, dass der Inhalt auch genauso aussah. Teuflische Idee, was? Na? Zigarre, Davis? Nein, nein, danke, Inspektor. Ich bleibe bei meiner Pfeife. Bitte. Feuer. Mhm. Danke. Tja. Ich hatte aber so ein bisschen Zeug für eine 2-Tage-Reise. Schlafanzug, Zahnbürste, Rasierapparat und so weiter. Ungefähr $100, aber nicht mehr ganz komplett. Parker hat einen Schnellhefter mit sämtlichen Unterlagen über seine Erfindung mitgenommen, sagt wenigstens seine Frau. Und diese Unterlagen, die waren spurlos verschwunden. Merkwürdig, ne? Kann man wohl sagen. Also entweder die Frau irrt sich da, kann ja sein, wie? Oder, ja, Inspektor Patterson, Mordkommission. Hier ist Mrs. McDonald. Guten Tag. Ja, bitte. Wissen Sie, mir ist da etwas aufgefallen. Ach, du lieber. Und das wäre? Ich bin nämlich vorgestern nach St. Louis gefahren, wo dieser Chemiker ermordet worden ist, dieser Dr. Parker. Moment mal, Davis, auf Band aufnehmen. Okay. Bitte, Mrs. McDonald, was wollten Sie sagen? Sehen Sie, als ich heute nach Kansas City zurückfuhr, ist kurz hinter Jefferson ein Mann ins Abteil gekommen. Mit dem hatte ich schon bei der Hinfahrt im selben Abteil gesessen. Mhm. Ja, ein merkwürdiger Mensch. Zuerst wollte er auf keinen Fall zugeben, dass er vorgestern auch mit mir im selben Abteil gesessen hat. Lieber Himmel. Ja, und dann las ich in der Zeitung, die ich mir gerade in Jefferson gekauft hatte, dass in St. Louis dieser Mord passiert ist. Als ich ihm das erzählte, da riss er mir die Zeitung fast aus der Hand, denken Sie. Und vorher war er so müde. Wahrhaftig. Und dann verließ er fluchtartig das Abteil und sagte, er müsse aussteigen. Aber als ich eine Stunde später in Kansas City ausstieg, stellen Sie sich vor, da sah ich ihn aus einem anderen Wagen aussteigen. Und wie eilig er es hatte, sofort war er verschwunden. Hm. Was glauben Sie, Herr Inspektor? Na, beschreiben Sie den Mann mal. Oh, den habe ich mir ganz genau angesehen. Ungefähr 60 Jahre alt, groß und hager. Er trug eine altmodische Brille und wenn ich unhöflich wäre, würde ich sagen, er hatte eine Glatze. Ja, genügt das? Vollkommen. Ihre Adresse? Mrs. Bettina P. McDonald, Kansas City, Summerfield Street 18. Vielen Dank für Ihren Anruf, Mrs. McDonald. Mrs. McDonald. McDonald. Ja, ja, erste Silbe. Danke. Reizende alte Dame. Was sagen Sie, Davis? Reizende alte Dame, Inspektor. Natürlich. Übrigens, Sie müssen noch raus zu den Burnley-Werken. Sie wissen schon. Der tödliche Autounfall letzte Nacht. Genau. Mr. Burnley ist in dieser verdammten Todeskurve hinter Peakwood in den Fluss gestürzt. Und das bei Hochwasser. Armer Kerl. Wie? Ich sagte armer Kerl, ja. Wenn man es eilig hat. Ah, das Übliche. Wenden Sie sich an Miss Whitfield. Die Sekretärin von Mr. Burnley. Hab schon mit ihr telefoniert. Miss Whitfield. Ja, Miss Whitfield. Ein tragischer Unglücksfall. Arbeiten Sie schon lange für Mr. Burnley? Ich bin seit 8 Jahren seine Sekretärin. Dass er so plötzlich... Das ist furchtbar für mich. Entschuldigen Sie, Mr. Davis. Oh, ich verstehe. Sie kannten ihn sehr gut. Ich sah ihn ja täglich. Mein Gott, bis gestern. Ja, bis gestern. Und Sie waren mit seinen Angelegenheiten sehr vertraut. Er hat immer alles mit mir besprochen. Bitte. Die Familie von Mr. Burnley... Die Familie ist finanziell gesichert. Naja, bei so einer Firma. Eine hohe Lebensversicherung, Mr. Davis. Er muss vorsorgen. Sagen Sie, weshalb fuhr Mr. Burnley noch so spät los? Eine dringende geschäftliche Besprechung. Er fuhr selbst, wollte den Chauffeur nicht mehr behelligen. So war er eben. Und das bei dem Nebel. Ja, man sah ja kaum die Hand vor Augen. Hat man ihn schon gefunden? Noch keine Nachricht. Bei der reißenden Strömung. Entsetzlich. Ja, entsetzlich. Da sind noch ein paar Fragen, Miss Whitfield. Ist... Entschuldigen Sie. Bitte schön. Burnley Werkgeschäftssekretariat. Hier ist Jones. Wer? William Jones. Sie wünschen? Ich muss dringend Mr. Burnley persönlich sprechen. Mr. Burnley? Es ist wegen Dr. Parker. Dr. Parker? Sagen Sie, Mr. Burnley, bitte, ich muss Sie dringend sprechen. Das tut mir leid, Mr. Jones. Aber ich sage Ihnen doch... Mr. Burnley ist gestern Abend... Mr. Burnley ist tot. Tot? Ich verstehe nicht. Mr. Burnley ist gestern Abend tödlich verunglückt. Hallo, hören Sie noch? Ja, ja. Kann ich etwas für Sie tun? Nein, nein, danke. Vielleicht könnten Sie... Hallo? Aufgelegt. Ach, Miss Whitfield, dieser Jones hat doch da von einem Dr. Parker gesprochen. Wie bitte? Oh, Verzeihung, ich war ja, noch ja, ganz... Ja, schon gut. Für mich ist dieser Name nicht ganz unwichtig. Sagen Sie, kennen Sie den, diesen Mr. Jones? Ein kleiner Buchhalter, altes Inventar der Firma Burnley. Mhm. Wie sieht er aus? Ja, warten Sie mal. Ja, richtig, er hat eine Glatze, groß, schlank. Altmodische Brille? Ja. Aber wieso? Kann ich mal telefonieren? Und ja, könnten Sie inzwischen die Adresse von Mr. Jones besorgen? Die haben Sie doch sicher, ja? Gewiss, wie Sie wünschen, Mr. Davis. Inspektor Patterson, Mordkommission. Hier spricht Davis. Ja, Davis. Inspektor, ich bin hier bei Burnley. Da war gerade ein Anruf. Ein gewisser Jones wollte Mr. Burnley sprechen. Er wusste noch gar nicht, dass er... Inspektor, dieser Jones nannte den Namen Dr. Parker, wenn ich mich nicht ganz verdammt verhört habe. Ach. Ja, und was noch besser ist, Inspektor, Miss Whitfield beschreibt den Mann genauso wie unsere reizende alte Dame. Sie erinnern sich? Ja. Ich lasse gerade die Anschrift raussuchen. Jones ist übrigens Buchhalter bei Burnley. Da kommt Miss Whitfield schon. Ich höre, Davis. Die Anschrift, Mr. Davis. Dankeschön. Folgende Anschrift, Inspektor. Jones. Sie sind vorgestern mit dem Schnellzug um 14.28 Uhr ab Kansas City gefahren? Um 14.28 Uhr? Sie hören schlecht. Soll ich lauter sprechen? Nein, nein, ich war nicht verreist. Na schön. Davis? Inspektor. Unsere alte Dame, bitte. Okay. Mrs. McDonald, bitteschön. Ach, nehmen Sie bitte Platz. Sehr liebenswürdig. Danke. Hat dieser Mann vorgestern im Schnellzug 14.28 Uhr ab Kansas City gesessen? Ja, in demselben Abteil wie ich. Nun, Mr. Jones? Ich weiß wirklich nicht, Inspektor Patterson. Hören Sie mal. Also das ist denn doch die Höhe. Mr. Jones, oder wie immer Sie heißen, heute Vormittag haben wir noch miteinander gesprochen. Ich kenne Sie ganz genau. Ja, haben Sie denn gar kein Schamgefühl? Man sollte doch wahrhaftig meinen... Schon gut, Mrs. McDonald. Haben Sie auch nur den leisesten Zweifel, ich meine... Wäre es möglich? Ich weiß genau, was ich sage. Das ist der Herr. Ich kann es beschwören vor jedem Gericht. Mr. Jones. Oder wie immer Sie heißen. Und seien Sie mal vernünftig, Mr. Jones. Es ist wahr. Ich bin mit dem Zug gefahren. Na also. Und warum haben Sie das abgestritten? Das erklären Sie mir mal. Es ist mir schrecklich peinlich, Inspektor Peterson. Es ist nämlich so, meine Frau, sie darf nichts davon wissen, dass ich in Jefferson war. Soll das heißen, eine Freundin? In Ihrem Alter? Ich kann nichts weiter dazu sagen. Wenn meine Frau das erfährt, das ist ganz unmöglich. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen, es tut mir leid. Ach, die Dame ist natürlich verheiratet. Wie? Na schon, möchte wissen, ob Sie tatsächlich nur bis Jefferson gefahren sind. Oder war es St. Louis, wo die Sache mit Dr. Parker passiert ist? In St. Louis bin ich mindestens seit 5 Jahren nicht mehr gewesen. Ich war in Jefferson. Mrs. MacDonald, Sie fuhren ja bis St. Louis. Wann ist Mr. Jones ausgestiegen? Es ist richtig, dieser Herr hat in Jefferson das Abteil verlassen und er ist nicht wiedergekommen. Ich habe ihn auf der ganzen Hinreise nicht mehr gesehen, auch nicht in St. Louis. Aber es ist ihm ja wahrhaftig zuzutrauen, dass er sich vor mir versteckt hat. Herr Inspektor, ich habe in Jefferson in der Pension Goodman gewohnt. Am besten Sie erkundigen sich da. Worauf Sie sich verlassen können. Davis. Inspektor. Gehen Sie doch gleich mal nach nebenan und rufen Sie durch. Pension Goodman. Okay. Ferdy Goodman heißt der Besitzer, Inspektor Peterson. Also Ferdy Goodman Jefferson. Moment, Davis. Ja. Bringen Sie doch zuerst mal Mrs. MacDonald hinaus. Rodney soll Sie mit dem Wagen nach Hause fahren. Vielen Dank, Mrs. MacDonald. Keine Ursache. Ich bin immer für Sie da, Inspektor Peterson. Mir scheint, Sie sind ein sehr begabter Polizeibeamter. Danke, danke. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen, Mr. Jones. Oder wie immer Sie heißen. Sagen Sie mal, Mr. Jones, stimmt das eigentlich, dass Sie Geld unterschlagen haben? Ich kann es nicht abstreiten. Wie viel? $480. Richtig. $480 bei der Firma Burnley. Nun hören Sie mal zu. Wir sind jetzt unter 4 Augen. Warum machen Sie diese Schwierigkeiten? Ich habe das Gefühl, mit Ihrer Reise nach Jefferson, da stimmt was nicht. Inspektor... Und lassen Sie das mal. Sehen Sie, ausquetschen wie eine reife Zitrone. Wollen wir uns das nicht ersparen? Mr. Jones, wenn Sie mir irgendwas zu sagen haben, dann tun Sie das jetzt. Inspektor Peterson... Na los. Ich bin 62 Jahre alt. Ich habe eine Frau. Ein Neffe von mir studiert in Ohio Rechtswissenschaft. Er ist auf mich angewiesen. Sein Vater ist tot. Ich habe noch nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt und ehrlich graue Haare bekommen. Vorsicht, Sie vergessen die $480. Ja, ich weiß, die unglückseligen $480. Meine Frau ist nervenkrank. Die Ärzte kosten viel Geld. Eines Tages war da diese Fehlbuchung. In den Büchern standen $480 weniger, als ich in der Kasse hatte. Verstehen Sie, das Geld war da und es brauchte gar nicht da zu sein. Es war übrig. $480 in den großen Burnley-Werken. Mein Gott, ich hab's genommen. Ich durfte es nicht. Aber Sie taten es. Es hat mir in den Händen gebrannt. Später, ich wollte es zurückzahlen. Ich habe alles versucht. Ich habe das Rauchen aufgegeben. Aber wie zurückzahlen? Es wurde doch jeder Cent genau verbucht. Ich durfte doch nicht auffallen. Ich hatte Angst. Meine Stellung, mein monatliches Gehalt und die kranke Frau. Außerdem mein Neffe. Tja. Die Sache kam jedenfalls ans Tageslicht, ja? Bei einer Revision. Und Sie kriegten die Kündigung? Vor 2 Wochen. Man drohte Ihnen mit Strafanzeige. Der Personalchef sagte mir, wenn ich nicht angezeigt werden wollte, müsste ich das Geld zurückzahlen. Na, Davis? Mr. Jones hat die Wahrheit gesagt. Er hat sich vorgestern gegen 16.30 Uhr in der Pension Goodman ein Zimmer genommen, hat auch übernachtet. Also doch in Jefferson? Ja. Als Sie heute die Burnley-Werke anriefen, Mr. Jones, weshalb nannten Sie den Namen Dr. Parker? Ich wusste, dass Sie mich das fragen werden. Es ist so einfach, dass Sie es mir vielleicht kaum glauben. Ich habe von einem Arzt gehört, Spezialist für Nervenkrankheiten. Das soll der beste Arzt für solche Sachen sein. Und der heißt Dr. Parker. und dieser Arzt... Zum Teufel, was hat das mit den Burnley-Werken zu tun? Ich wollte Mr. Burnley bitten für meine Frau. Inspektor Patterson, sie ist sehr krank. Ich wollte ihn um ein Darlehen bitten, damit ich diesen Arzt bezahlen konnte. Was? Mr. Burnley? Der Sie entlassen hat? Wegen Unterschlagung? Ich habe mehr als 20 Jahre für Burnley gearbeitet. Ich wusste mir keinen anderen Rat. So kommen wir nicht weiter. Sie bleiben vorläufig mal hier. Wir sprechen uns später. Davis, sagen Sie dem Sergeant Bescheid. Er soll Mr. Jones zurückbringen und dann fahren Sie bitte zu Mrs. Parker. Sehen Sie zu, ob sich da noch irgendwas ergibt. Fragen Sie auch mal, was mit der Ehe los war. Wir treffen uns um 17 Uhr hier wieder. Okay, bis dann. Mr. Jones, kommen Sie. Ihr Mann war also seit etwa 3 Jahren Morphinist, Mrs. Parker. Seit wann wissen Sie das? Zuerst habe ich es gar nicht bemerkt. Aber dann überraschte ich ihn zufällig, als er sich eine Spritze gab. Das ist ungefähr 2 Jahre her. 2 Jahre. Er tat es, um sich aufzuputschen. Damit er noch intensiver an seiner Erfindung arbeiten konnte. So sagte er. Dann war er süchtig, glaube ich. Er brauchte immer mehr. Wie viel und wie oft? Zuletzt alle 8 Stunden eine Spritze. Immer 2 Ampullen. Morgens um 8, nachmittags um 4 und um Mitternacht. Er war Nachtarbeiter. Diese Zeiten hielt er genau ein? Fast auf die Minute. Er war ein Pedant. Und wie viel Morphium hat er gewöhnlich bei sich, wenn er das Haus verließ, auf Reisen? Gewöhnlich eine Packung. Wenn er verreiste, nahm er noch mindestens eine Ersatzpackung mit. Er war unruhig, wenn er keinen ausreichenden Vorrat in seiner Aktentasche hatte. Die Tasche trug er übrigens fast ständig mit sich herum. Auch wegen der Erfindung. Ah ja, richtig, die Erfindung. Aber sagen Sie, verzeihen Sie, wenn Ihnen die Frage indiskret erscheinen sollte, war Ihre Ehe glücklich? Nein, Mr. Davis. Also unglücklich? Ich sagte es. Darf ich fragen, woran das lag? Wir verstanden uns nicht. Ich interessiere mich nicht für Chemie, Formeln und Zahlen. Bevor ich meinen Mann heiratete, war ich Schauspielerin. Ach. Mein Beruf machte mich sehr glücklich. Ich hätte nicht heiraten sollen. Aber das ist nur zu spät. Kinder haben Sie nicht? Nein. Mein Mann hatte einen Sohn, unehelich. Er muss jetzt ungefähr 19 sein. Aber Sie hatten keinen Kontakt zu diesem Sohn. Und Ihr Mann? Ich weiß nur, dass er John heißt. Wer, der Sohn? Ja, natürlich. Ach so. Manchmal hatte ich den Verdacht, dass mein Mann diesen John heimlich sah. Aber ich weiß es nicht. Mhm. Ihr Mann war oft verreist? Ja, in den letzten Monaten oft. Wegen der Erfindung. Wussten Sie eigentlich Näheres über diese Erfindung, Mrs. Parker? Nein. Ich sagte ja schon, mich interessiert das nicht. Außerdem, ich habe nie so recht daran geglaubt, wenn ich ehrlich bin. Sagen Sie, die Unterlagen... Ach ja, die Unterlagen. Einen Augenblick, Mr. Davis. Hier sind sie. Was? Die Unterlagen? Über die Erfindung. Moment, sagten Sie nicht, Ihr Mann hätte Sie nach St. Louis mitgenommen? Ganz recht. Sie sind heute Nachmittag mit der Post gekommen. Vor einer Stunde ungefähr. Die verschwundenen Papiere? Sie haben sie in der Hand. Das ist doch wohl nicht möglich. Oh, ich hätte es fast vergessen. Entschuldigen Sie bitte. Ich hätte es Ihnen natürlich gleich sagen müssen. Ja, schon gut. Kennen Sie die Schrift auf dem Umschlag? Nein. Überlegen Sie bitte genau, Mrs. Parker. Hier, sehen Sie. Ich kann mich nicht an eine solche Schrift erinnern. Ja, das wäre auch. Noch eins, Mrs. Parker. Glauben Sie, dass Ihr Mann an Selbstmord dachte? Nein. Er kannte in den letzten Jahren nur eines, seine Erfindung. Dafür lebte er. Die hätte er niemals im Stich gelassen. Gibt es jemanden, der an seinem Tod interessiert sein könnte? Ich glaube nicht. Mein Mann hatte weder Feinde noch Freunde. Die Erfindung, Mr. Davis, die Erfindung und immer wieder diese Erfindung und sonst nichts, gar nichts. Entschuldigen Sie. Es ist nur... Bitte, Sie wollten noch etwas sagen? Nein, nein. Ich kann Ihnen sonst nichts sagen. Ja. Ja, dann... Vielen Dank, Mrs. Parker. Den Umschlag mit den Papieren kann ich wohl mitnehmen. Ja, natürlich. Tun Sie das, Mr. Davis. Nehmen Sie die Papiere mit. Wissen Sie, was ich hier habe, Mr. Jones? Wie soll ich das wissen? Nun, es könnte ja sein, dass Sie diese Papiere schon mal gesehen haben. Es handelt sich um Dr. Parkers Erfindung. Ich sagte Ihnen doch schon, davon weiß ich nichts. Sehen Sie sich mal diesen Umschlag an. Kennen Sie die Schrift? Nein, nein, die kenne ich nicht. Davis? Inspektor? Miss Whitfield, bitte. Miss Whitfield, bitte schön. Miss Whitfield, erinnern Sie sich an diese Schrift? Ist das vielleicht die Schrift eines Buchhalters der Firma Burnley? Ja, ich weiß nicht. Ist das nicht Ihre Schrift, Mr. Jones? Meine Schrift? Sie stürzte mich ins Unglück. Das will ich natürlich nicht. Miss Whitfield. Mr. Jones ist seit 20 Jahren Angestellter der Burnley-Werke gewesen. Da müssten Sie seine Schrift doch kennen, oder nicht? Ich möchte Ihnen ja gern helfen, aber die Burnley-Werke haben fast 200 Angestellte. Mit Bestimmtheit. Ich weiß nicht. Na schön, wir haben Geduld. Mr. Jones, was halten Sie davon, wenn wir gleich mal zu den Burnley-Werken rausfahren? Da wird's ja genug Schriftproben von Ihnen geben. Ich weiß nichts von dieser Schrift, aber Sie glauben mir ja nicht. Wir werden sehen. Inspektor Patterson, bitte, darf ich Sie etwas fragen? Natürlich, Miss Whitfield. Entschuldigen Sie, es ist nur... Hat man Mr. Burnley gefunden? Tut mir leid, noch keine Nachricht. Moment mal. Ja, hier Patterson. Ich fahre jetzt mit Davis zu den Burnley-Werken. Wenn was ist, bin ich da zu erreichen. Noch eins. Schon Nachricht über Mr. Burnley. Die Unfallsache. Ja. Noch nichts. Ja, danke. Davis, nehmen Sie den Umschlag und auch die Unterlagen. Gehen wir. Alle diese Schriftstücke hier im Büro stammen von Ihnen, Mr. Jones. Darüber sind wir uns wohl einig. Das habe ich geschrieben. Während Ihrer Tätigkeit als Buchhalter bei Burnley? Ja. Gut. Nun lassen Sie uns mal sehen. Hier, vergleichen Sie. Na? Ich weiß wirklich nicht. Hier, sehen Sie dieses M, dieses große P und hier dieses typische kleine K. Ach, fangen Sie an, wo Sie wollen. Das ganze Schriftbild, da braucht man doch keinen Graphologen. Inspektor Patterson. Also? Die Adresse auf dem Umschlag. Ich habe sie geschrieben. Mr. Jones, das ist ja schrecklich. Bedeutet das... Ja, Mr. Jones, was bedeutet das? Ich bin verloren, Miss Whitfield. Mir ist nicht mehr zu helfen. Wann haben Sie diesen Umschlag an Mrs. Parker adressiert? Ich bin in das Abteil von Dr. Parker gegangen. Die Aktentasche, sie lag im Gepäcknetz. Ich habe die Ampulle ausgewechselt. Die angebrochene Packung war ja in der Aktentasche. Und die Papiere, ein Schnellhefter, ich nahm sie... Ich machte die Tasche zu und legte sie wieder ins Gepäcknetz. Weiter? Dann, ich ging hinaus, ich bin ausgestiegen in Jefferson, 15.49 Uhr, zur Pension Goodman. Sie geben also zu? Nein, ein Diebstahl, Inspektor Patterson. Es war ein Diebstahl. Aber als ich erfuhr, dass Dr. Parker, mir ist das Herz stehen geblieben, das Entsetzen, das schlug über mir zusammen. Das war im Zug die alte Dame mit der Zeitung. Ich bin besinnungslos den Gang entlang gestolpert. Ich wollte mich aus dem Zug stürzen. Aber meine Frau, das durfte ich doch nicht tun. Bleiben wir bei den Tatsachen, Mr. Jones. Ja, die Tatsachen. Mir geht alles durcheinander. Ich kam nach Kansas City zurück. Ich rief Mr. Burnley an. Ich war ja völlig verzweifelt und da erfuhr ich... Dass Mr. Burnley tödlich verunglückt war. Das war das Ende für mich. Ich hatte keine klare Überlegung, mir nur der dumpfe Gedanke, du musst diese gestohlenen Papiere zurückgeben. An der nächsten Ecke kaufte ich mir den Umschlag, adressierte ihn an Mrs. Parker, die Anschrift stand ja im Telefonbuch, und steckte alles in den Briefkasten. Das scheint mir noch nicht alles zu sein. Ich werde Ihnen alles sagen, bitte. Vor 10 Tagen, als ich die Kündigung bekommen hatte, da war ich bei Mr. Burnley. Ich wollte ihn bitten, die Kündigung zurückzunehmen. Er machte mir schreckliche Vorwürfe. Ich stand da wie ein unverschämter Bettler. Und dann... Er sprach von Wiedergutmachung. Ich müsste meine Treue zur Firma beweisen. Da wäre dieser Dr. Parker mit seiner Erfindung. Er stünde kurz vor dem Abschluss mit der Konkurrenz. Burnley wäre ruiniert, wenn es dazu käme. Inspektor Patterson, Sie glauben mir doch. Sprechen Sie weiter. Er hat mich erpresst. Die Sache mit der Unterschlagung wäre vergessen, wenn ich es täte. Die Unterlagen beschaffen, die Ampulle auswechseln. Alles, was ich getan habe, geschah nach seinen Anweisungen. Einen Tag vorher gab er mir die Ampulle. Aber das Gift, davon wusste ich nichts. Er sagte, ein harmloses Schlafmittel, um Zeit zu gewinnen, damit es nicht gleich auffällt mit den Unterlagen. Ach, was sagte er alles? Ich glaubte an das Schlafmittel. Sie glauben mir doch. Sie taten es in Jefferson? Ja, kurz vor 16 Uhr. Burnley wusste, dass Dr. Parker ein reserviertes Abteil hatte. Er hatte bei Mama Rosa einen Vertrauensmann und die hatten das Abteil bestellt. Mr. Burnley sagte, Dr. Parker würde in Jefferson aus dem Zug gerufen werden. Dafür würde er sorgen. Ach so. Ja, und so geschah es dann auch. Er wurde im Bahnhof durch den Lautsprecher ans Telefon gerufen. Alles hing davon ab, dass die Aktentasche im Abteil blieb. Mr. Burnley hatte irgendwie herausbekommen, dass Dr. Parker die Unterlagen und das Morphium in der Tasche hatte. Es klappte. Der Zug hatte in Jefferson 4 Minuten Aufenthalt. Pech für Sie, Mr. Jones, dass Burnley tot ist. Oder ist das Glück? Na, wird sich finden. Ich sehe schon, Sie glauben mir nicht. Sie glauben mir nicht. Und davor hatte ich Angst, furchtbare Angst. Sonst hätte ich Ihnen doch gleich die Wahrheit gesagt. Zentrale, kann ich bei Ihnen Mr. Patterson erreichen? Inspektor Patterson, ja, sofort. Für Sie, Inspektor ja, Patterson. Ja, danke. Ihr Patterson. Ja, gut, dass Sie anrufen. Wann? Danke. Die Leiche von Mr. Burnley ist gefunden worden. Vor einer Stunde etwa. Ist. Also wirklich... Für Sie tut mir es leid, Miss Whitfield. Davis. Inspektor. Nach Aussage von Mrs. Parker nahm Ihr Mann um 16 Uhr eine Morphiumspritze. Und zwar pünktlich. Da stimmt doch was nicht, Mr. Jones. Oder haben Sie... Doch, Inspektor Patterson. Es stimmt. Ach, Miss Whitfield? Was haben Sie damit zu tun? Ich habe in Jefferson... Bitte warten Sie einen Augenblick. Mr. Davis, neben Ihnen steht ein Tonbandgerät. Geben Sie es mir bitte. Na los, Davis. Bitte sehr. Augenblick, ich muss nur hier dieses Band anlegen. Miss Whitfield? Ruhe. Ich schalte ein. Hier Bahnhof Jefferson. Hören Sie, es ist sehr dringend. Ist der Schnellzug 1549 schon da aus Kansas City? Nein, kommt aber gleich. In diesem Zug ist ein Dr. Parker. Ich muss ihn unter allen Umständen sprechen. Der Zug hat hier bloß 3 Minuten Aufenthalt. Und trotzdem, es muss sein. Verstehen Sie, lassen Sie es ausrufen. Geben Sie mir Dr. Parker. Geben Sie mir Dr. Parker. Wenn es unbedingt sein muss, der Zug läuft gerade ein. Ich lasse es mal ausrufen. Warten Sie. Sie waren das also, die Dr. Parker aus dem Zug gerufen hat? Schweigen Sie jetzt. Wer ist da? Dr. Parker? Ja, hier, Dr. Parker. Gott sei Dank. Nehmen Sie nichts von Ihren Ampullen, Dr. Parker. Hören Sie, man hat Gift in die Packung getan. Tödliches Gift, Moratonin. Eine Ampulle, die genauso aussieht wie die anderen. Die oberste Ampulle ist vertauscht. Sind Sie wahnsinnig? Wer spricht denn da? Begreifen Sie doch, ich will Ihnen das Leben retten, Dr. Parker. Sie dürfen die oberste Ampulle nicht benutzen. Es ist der Tod, Moratonin. Die oberste? Glauben Sie mir. Gut, ich glaube Ihnen. Versprechen Sie, dass Sie keinem Menschen etwas von dieser Sache sagen. In Ordnung. Ich lege auf. Mein Gott. Ja, jetzt ist Miss Whitfield dran. Ja, jetzt kann ich reden. Howard Burnley ist tot. Verstehe. Howard konnte mit diesen Schwierigkeiten nicht allein fertig werden. Er hat mir alles erzählt. Ich wusste alles. Ich habe ihn beschworen, es nicht zu tun. Als das nichts nützte, ich habe mich zu dem Anruf in Jefferson erboten, der Dr. Parker aus dem Zug locken sollte. Ich wollte es verhindern, von Anfang an. Und dies war für mich die einzige Möglichkeit. Das Gespräch, ich habe es für alle Fälle auf Band genommen. Mr. Jones sagt die Wahrheit. Er war ein unwissendes Werkzeug. Von dem Gift hat er nichts geahnt. Also Selbstmord. Ja, Davis. Selbstmord. Und das Motiv? Ist auch klar. Die Lücke ist geschlossen. Die Lücke von 16 Uhr nachmittags bis 1 Uhr nachts. Wieso? Sie erinnern sich an den Zettel mit den Formeln in Dr. Parkers Hotelzimmer, Davis? Ja, natürlich. Ich habe das mal prüfen lassen. In dem Formelgebäude, das Dr. Parker ausgerechnet hatte, war ein ganz simpler Fehler. Die Erfindung war wertlos. Was? Sie wissen, Mama Rosa hatte Dr. Parker noch am Abend nach seiner Ankunft in St. Louis angerufen. Daraufhin hat Dr. Parker den Fehler gefunden. Nachts. Der Mann, der nur noch für diese Erfindung gelebt hatte, alles andere aufgegeben hatte... Sogar seine Ehe. Genau, der Mann machte Schluss. Mit dem Moratonin, auf das Miss Whitfield ihn aufmerksam gemacht hatte. Ja, dann aber der Diebstahl, den ich... Gehen Sie jetzt, Mr. Jones. Gehen Sie nach Hause. Sie hörten »Geben Sie mir Dr. Parker« von Arnold E. Ott. Es spielten Inspektor Patterson, Hans Krüger, Sergeant Davis, Helmut Lange, William Jones, Kurt Zielke, Mrs. MacDonald, Trudig Daniel, Miss Whitfield, Eleonore Schroth, sowie Inken Sommer, Dieter Klein und Fabian Wander. Die Regie hatte Horst Löbe und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi-Oldie am 1. März 1963 auf der Radio Bremen Hansawelle. Haben Sie Helmut Lange als Davis in unserem Hörspiel erkannt? Hier spricht Davis. Ja, Davis. Inspektor, dieser Jones nannte den Namen Dr. Parker, wenn ich mich nicht ganz verdammt verhört habe. Ach. Helmut Lange ist vielen Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht als Lederstrumpf aus dem ZDF-Vierteiler von 1969 bekannt oder auch als Gastgeber der Quizshow Kennen Sie Kino. Lange spielte im jungen bundesrepublikanischen Fernsehen in Serien wie Stahlnetz, Die fünfte Kolonne oder Salto Mortale. Er war John Kling in der Agentenserie John Klings Abenteuer und im Kino sah man ihn in Der Fälscher von London nach Edgar Wallace. Kurz bevor er in unserem Hörspiel Geben Sie mir Dr. Parker mitwirkte, feierte er seinen größten Fernseherfolg, denn er war Teil des Ensembles des sechsteiligen Francis Durbridge Straßenfegers Das Halstuch. Faye, sie ist einfach nicht gekommen gestern Abend, obwohl sie es steif und fest versprochen hatte. Habt ihr euch wieder gezankt? Aber ich meine, das geht doch wirklich zu weit, einfach nicht zu erscheinen. Und ich saß da mit dem Abendessen und allem. Eine bundesdeutsche frühe Fernsehsensation, Das Halstuch mit Helmut Lange und Dieter Borsche und Horst Tappert und viel mehr. Als Inspektor natürlich Heinz Drache. Mein Name ist Yates, Kriminalinspektor Yates, ich komme aus Littleshaw. Was führt Sie zu mir, Inspektor? Ich untersuche einen Mordfall. Ich untersuche einen Mordfall. Sätze wie diese, streng gesprochen, im Idealfall zu spannender Begleitmusik, machen einen herrlichen, klassischen Kriminalfall aus. Wer war der Halstuchmörder? Ich weiß es. Und viele Fans der Kabarett-Ikone Wolfgang Neuss wissen es auch. Denn der verriet 1962 den Mörder kurz vor der Erstausstrahlung der letzten Halstuchfolge. Ein Monster-Spoiler. Neuss schaltete eine Anzeige und nannte darin den Namen des Schurken, um sein Publikum vom Fernseher in seinen neuen Kinofilm zu locken. Kommen Sie ins Kino, denn was soll's, der Halstuchmörder ist doch ohnehin niemand anderes als... Jetzt haben sie sich kurz erschrocken, wetten, aber nein, verraten wird hier nichts. Ein Großteil des Publikums hat damals Wolfgang Neuss diesen Streich nicht verziehen. Eine große Boulevardzeitung stempelte ihn gar zum Vaterlandsverräter. Und das, obwohl Neuss den Schurken nur richtig erraten hatte. Das war unser Krimi-Podcast mit Klassikern aus dem Archiv, immer donnerstags. Das nächste Hörspiel heißt Die Rechnung geht auf von David Ellis. Ein Wiederhören mit Günter Neuze. Kriminalpolizeiinspektor Quinn. Ja, was gibt's Neues? Der natürlich erneut einen herrlich brummeligen Kommissar spielt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann, tschüss.